Ich bin fertig sozusagen bewegt. Ja, zumindest wenn es Colin 42 draußen war, kann ich was dazu erzählen. Ja, das kann ich. Dann treffen wir uns nochmal. Will ich gern machen. Super. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis bald. See you in the verse. Genau, bye bye. So, jetzt machen wir erstmal das Recording hier aus.